بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir beginnen mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sei auf unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Willkommen, liebe Geschwister, zum 51. Unterricht über Buyu'. In diesem Unterricht wollen wir bi'iznillah subhanahu wa ta'ala mit dem Thema Shuf'a beginnen. Shuf'a ist das sogenannte Vorkaufsrecht. Und das Wort Shuf'a kommt vom Wort Shaf'a. Shaf'a ist das Gegenteil von Witr. Witr ist die ungerade Zahl und Shaf'a ist die gerade Zahl. Und worum geht es hier und warum heißt das Thema Shuf'a? Inwiefern steht das Zusammenhang mit dem Begriff Vorkaufsrecht? Das wird am folgenden Beispiel deutlich. Zwei Leuten gehört zusammen ein Grundstück. Und insofern gehört jedem von ihnen ein Anteil. Verkauft einer von beiden seinen Anteil, beansprucht der andere diesen Anteil. Und wenn er diesen zweiten Anteil kauft, gehören ihm beide Anteile. Und dann wird aus 1 2 und deswegen heißt dieser Vorgang Shuf'a. Und der Grund, warum dieses Thema direkt nach dem Thema Rasb erwähnt wird, ist, weil der Rasb oft oder beim Rasb ist es ja da geht es ja darum, dass jemandem etwas gegen seinen Willen, also zwanghaft entrissen wird, und bei Shuf'a ist es auch oft der Fall, dass der Käufer sein Recht nur unfreiwillig abgibt, weil jemand anderes Anspruch darauf erhebt. Und diejenige Person, die von der Shuf'a Gebrauch machen möchte oder Gebrauch macht, nennt man Shafi'. Wenn zwei Personen zusammen ein Grundstück gehört, dann ist der eine der Sharik, also Teilhaber des anderen. Und verkauft der erste Sharik jetzt etwas an eine dritte Person, dann ist der zweite Sharik jetzt Anspruch erhebt auf die Shuf'a, dann ist er dieser Shafi'. Wallahu a'lam. Gesetzlich gesehen versteht man unter Shuf'a das Recht, den Anteil eines Sharik zum gleichen Preis zu erhalten, wie er es letztendlich an einen Dritten verkauft hat. Und das bedeutet für uns, dass die Shuf'a aus den Grundregeln Usul fällt. Denn das heißt, die Shuf'a-Regeln sind Ausnahmeregeln. Denn wenn zwei Personen einen Bay'vertrag abgeschlossen haben, dann geht der Muthman von Person A an Person B und der Thaman von Person B an Person A, und dann ist dieser Kauf normalerweise rechtsgültig. Und aber in diesem Fall wird dieser Kauf rückgängig gemacht, und das widerspricht dem, was normalerweise der Fall ist. Eine Person wird in Anführungsstrichen wieder enteignet, zwanghaft, und deswegen sagen wir, die Shuf'a fällt aus dem Usul raus. Was die Gesetzlichkeit der Shuf'a angeht, so ergibt sie sich aus dem Ijma' und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Was den Ijma' angeht, so sind die Gelehrten, wie gesagt, sich darüber einig. Wir kennen niemanden, der Ansicht war, dass Shuf'a ungültig ist. Und was die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam angeht, so haben wir darüber einige Hadithe, unter anderem den folgenden. Jabir ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat die Shuf'a auf alles zugesprochen, was noch nicht verteilt wurde. Sobald die Grenzen gesetzt und die Wege gemacht wurden, gibt es keine Shuf'a mehr. Und dieser, der erste Teil des Hadithes, dass er alles zugesprochen hat, Shuf'a für alles, was noch nicht verteilt wurde, dieser Teil ist zweifellos die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Über die zweite Teil des Hadiths, sobald die Grenzen gesetzt und die Wege gemacht wurden, gibt es keine Shuf'a mehr. Darüber sind sich die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, uneinig. Also manche von ihnen schreiben dies dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu, andere sagen, dies sei nicht marfu'. Es gibt aber auch einen weiteren Hadith von Samurah radiallahu ta'ala anhu. Er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Jaru dar ahaqqu bi dar al-jari aw al-ard. Ein Hausnachbar hat auf das Haus des Nachbarn oder sein Grundstück das Erstanrecht oder das Vorkaufsrecht. Dieser Strich Hadith ist umstritten. Manche von ihnen sagen allerdings, der Hadith authentisch ist. Rahimahullah ta'ala. Schauen wir uns nun die Bedingungen der Shuf'a an. Also wann greift die Shuf'a, wann hat jemand das Recht auf die Shuf'a? Die folgenden Bedingungen, die erwähnt werden, sind Bedingungen, die natürlich teilweise bei allen Gelehrten gelten, teilweise allerdings umstritten sind. Und schauen wir uns die mal an. Erste Bedingung, der Eigentümer hat sich durch einen Bay'a-Vertrag gewechselt. Also hier, wie heißt es, wird ausgeschlossen, dass es andere Formen des Vertrages gibt, wodurch dieses Eigentum den Eigentümer gewechselt hat. Denn es kann ja auch sein, dass jemand seinen Anteil an einem Grundstück nicht verkauft, sondern vererbt oder verschenkt oder vermietet. Das heißt, die erste Bedingung sagt, da wir es hier mit einer Ausnahmeregelung zu tun haben, müssen wir uns auch an die überlieferte Form halten, und dazu gehört, dass Shuf'a bei Bay'a-Verträgen greift und nicht bei zum Beispiel Schenkungen. Also bei Schenkungen zum Beispiel sind auch die allermeisten Gelehrten der Ansicht, dass dies nicht der Fall ist, dass das Shuf'a-Regeln nicht greifen. Ähnlich ist es, wenn der Scharik seinen Anteil zu einem Waqf erklärt. Dann hat das auch mehr oder weniger verschenkt. Bei Vermietungen ist die Meinungsverschiedenheit stärker. Ja, das heißt, es gibt eher da Gelehrte, die das erlauben und auch nicht erlauben, weil Vermietungen sowieso nach manchen Gelehrten eine Art Bay' sind. Ja. Stärker, das heißt in der Hinsicht, dass wir es hier mit einer Ausnahmeregelung zu tun haben, ist wieder, dass wir sagen, dass die Shuf'a bei Vermietungen auch wieder nicht greift. Dasselbe gilt, wenn der Scharik verstirbt und er seinen Anteil vererbt. Was auf jeden Fall ähnlich besteht auch dann keine Shuf'a nach dieser Bedingung, wenn die Gegenleistung der Shuf'a der Mahar einer Frau geworden ist. Ja. Also stellt euch vor, jemand gibt seinen Anteil als Mahar für eine Frau her. dann gilt nach dieser Bedingung ebenfalls hier keine Schufa. Das gleiche, wenn man seinen Anteil als Frau für den Khul' hergibt. Khul' ist eine Form des Talaq und dieser kann auch nicht rückgängig gemacht werden. Dasselbe gilt, wenn man seinen Anteil für eine Diyah, für ein Blutgeld hergibt. Was natürlich jetzt all diesem widerspricht, ist, dass wenn man die Weisheit hinter der Schufa-Regelung verinnerlicht, und die ist zweifellos, dass es für den, also wir haben zwei Scharik, der eine verkauft sein Anteil, der zweite darf nicht zu benachteiligt werden. Er hat das Vorkaufsrecht. Und dann ist es ihm eigentlich völlig egal, auf welche Art und Weise der Anteil seines Scharik übertragen wird auf eine dritte Person. Ob das durch eine Schenkung oder Vererbung oder was auch immer ist. Also in all diesen Fällen macht es Sinn, dass man ihm das Vorkaufsrecht zuschreibt, weil es einfach für ihn einen Schaden bedeuten könnte, wenn es dann eine Person übertragen wird, mit der er vielleicht nicht auskommt, mit der er vielleicht nicht zusammenarbeiten möchte und so weiter und so fort. In diesem Zusammenhang muss auch erwähnt werden, dass Listen, um die Schufa zu entgehen, verboten sind. Das heißt also, jemand weiß, dass in seinem Land das Gesetz besagt, dass Schufa-Verträge nur bei Bay'ah-Verträgen greifen. Was macht er in diesem Fall? Er sagt, ich habe nicht dieses Grundstück eigentlich verkauft, sondern ich habe es ihm verschenkt. Oder ich habe nur einen Teil von ihm davon verkauft und den anderen Teil verschenkt. Das sind Formen, die Schufa zu umgehen. Sie sind haram und verletzen das Recht der Menschen. Die nächste Bedingung für die Schufa ist, dass die Anteile der Scharik prozentual verteilt sind. Gemäß Ijma' gilt die Schufa für Immobilien nur dann, wenn das Objekt noch nicht aufgeteilt worden ist. Das heißt also, wir haben ein Grundstück zum Beispiel, und dieses Grundstück gehört Scharik A und B zum Beispiel beiden zu 50%. Oder dem einen 30%, dem anderen 70%. Völlig egal. Hauptsache, es ist eine prozentuale Verteilung für jeden Quadratmeter, der auf diesem Grundstück sich befindet. Ansonsten, wenn wir den Fall hätten, dass wir ein Grundstück haben und dazwischen ist eine Mauer und der linke Teil des Grundstücks gehört A und der rechte Teil gehört B, dann gibt es keine Schufa. Dann greift in diesem Fall keine Schufa. Entscheidend ist, dass die Anteile prozentual verteilt sind. Aber wenn jemand schon weiß, welcher Teil der Immobilie zum Beispiel ihm gehört, dann ist es dann greifen die Schufa-Regeln nicht. Und den Hadith dazu haben wir vorhin schon gehört. Die nächste Bedingung ist, dass es sich um Immobilien handelt und nicht um Mobilien. Darüber sind sich die meisten Gelehrten einig. Und aufgrund des Hadithes von Jabir radiallahu ta'ala anhu, in dem er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat die Schufa auf alles zugesprochen, solange es noch nicht verteilt wurde. Fi qada innama ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ash-shuf'ata fi kulli ma lam yuqsam. Dann sagte er, فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودِ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقِ فَلَا شُفْعَ. Sobald die Grenzen gesetzt und die Wege gemacht wurden, gibt es keine Schufa mehr. Und dieser Hadith weist also deutlich darauf hin, dass es hier um Grundstücke geht. Und deswegen sagen wir, handelt es sich hier um Immobilien. Hier sei folgender Einschub erwähnt. Und zwar, wie sieht es eigentlich aus mit Nachbarn? Hat ein Nachbar auch ein Schufa-Recht, Oder weil Nachbar, also wenn jemand ein Haus hat und sein Nachbar sein eigenes Haus hat und das sind zwei getrennte Immobilien voneinander, hat er trotzdem das Recht, das Vorkaufsrecht, das Erstanrecht an diesem Bayer-Vertrag oder nicht? Die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, sind sich darüber aufgrund der Beweislage uneinig. Die erste Ansicht besagt, dass der Nachbar kein Anrecht auf Schufa hat. Und das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten. Und sie berufen sich auf den Hadith von Jabir radiallahu anhu, in dem es heißt, dass wenn die Grenzen gesetzt worden sind und die Wege gemacht worden sind, dann gibt es keine Schufa mehr. Und das ist ja bei dem klassischen Fall des Nachbarn, der sein Haus neben seinem anderen Nachbarn hat, der Fall. Das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten. Und auch die richtigere Ansicht, inshallah tabaraka wa ta'ala. Die zweite Ansicht ist das Gegenteil der ersten Ansicht. Sie besagt, der Nachbar hat das Anrecht darauf und sie berufen sich auf den folgenden Hadith: Jaru dari ahaqqu bidari al-jar. Das heißt, ein Hausnachbar hat auf das Haus des Nachbarn das Erstanrecht. Das heißt, er hat eher ein Anrecht darauf als irgendjemand anderes. Und auch sagen sie, Abu Rafi' radiallahu anhu berichtet, dass er, das Prophet sallallahu gesagt hat, Al-Jaru ahaqqu bisaqabihi. Der Nachbar hat auf alles Naheliegende das Erstrecht. Die dritte Ansicht unter den Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, ist, also dieser zweite Hadith ist in Sahih Bukhari überliefert. Dritte Ansicht ist, dass die Gelehrten sagen, sie unterscheiden und sie sagen weder immer ja noch immer nein, sondern wenn die Häuser direkt aneinander grenzen und der Weg, der zu diesen beiden führt, eine und derselbe ist und sich beide zum Beispiel den Brunnen teilen und so weiter und so fort, dann sagen sie, handelt es sich hier um, oder dann hat hier der Nachbar das Vorkaufsrecht. Ja. Und wir sehen auch deutlich, weil wenn sie den gleichen Weg benutzen, ja, oder die gleiche Wasserquelle benutzen und so weiter, das heißt, sie sind miteinander verflochten im Alltag. Und man will Schaden abwenden, anders als ein Nachbar, der einen eigenen Eingang hat, eigenen Weg hat, der zu seinem Haus führt, man sich vielleicht nie in die Quere kommt, nie miteinander zu tun hat, kann sein, man lebt jahrelang ohne sich miteinander etwas zu tun zu haben. Dann sagen sie, da gibt es keinen Grund, warum der Nachbar hier Schufa-Recht haben sollte. Aber wenn sie miteinander praktisch immer zu tun haben und sich regelmäßig sehen und austauschen und miteinander zu tun haben müssen, weil sie, wie gesagt, den gleichen Weg benutzen, dann hätte man hier das Anrecht auf Schufa, sagen sie. Das ist die dritte Ansicht, die praktisch einen Mittelweg geht zwischen der ersten und zweiten Ansicht. Diese Ansicht wird natürlich durch die folgende Überlieferung von Jabir gestärkt. Er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Al-Jaru ahaqqu bi shuf'ati jarihi. Ein Nachbar hat am ehesten ein Recht auf das Neharrecht, das Vorkaufsrecht, also die Shuf'a. Yuntadaru biha. Man hat mit dem Neharrecht abzuwarten. وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. Selbst wenn er abwesend ist, sofern ihr beider Weg ein einziger ist. Das ist also die Beweislage dieser Gelehrten. Sie sagen, dieser Hadith ist eindeutig in dieser Hinsicht. Die richtigste Ansicht unter den Gelehrten, rahimahullah ta'ala, ist allerdings, dass das Schufa-Recht nur zwischen zwei Scharik besteht und nicht zwischen zwei Nachbarn. Erstens, weil die Sunna, die authentische Sunna, deutlich darauf hinweist, dass die Schufa nur gilt in Bezug auf noch nicht aufgeteiltes. Und diese dritte Ansicht hat dieses Problem. Sie widerspricht diesem Hadith. Zweitens, die Überlieferungen in Bezug auf den Nachbarn beinhalten in ihrer Überlieferungskette im Sanad eine Schwachstelle. Deswegen, selbst wenn man sie als Hassan einstufen würde, widersprechen sie Hadithen, die noch authentischer sind. Drittens, die Überlieferungen über den Nachbarn sind manchmal nicht eindeutig. Denn der arabische Begriff Jar, was ich jetzt mit Nachbarn wiedergegeben habe, was man auch normalerweise Nachbar versteht, muss aber nicht unbedingt Nachbar im klassischen Sinne bedeuten, sondern man kann darunter auch den Scharik verstehen. Man kann unter dem Begriff Jar jeden verstehen, der einem nahe steht. Ja, sogar die eigene Ehefrau kann man als Jar bzw. Jara bezeichnen. Und ein Nachbar ist ja deswegen Nachbar, weil er einem nahe steht. Ja. Dann die Überlieferung, wo es hieß, Al-Jaru ahaqqu bisaqabihi oder saqabihi, wo ich übersetzt habe mit, der Nachbar hat auf alles Naheliegende das Erstanrecht. Alles Naheliegende. Ja, wie heißt es? Aber geht es hier jetzt konkret um eine Immobilie, die man, geht es um Immobilien oder geht es um allgemein den guten Umgang, den man zu pflegen hat mit seinem Nachbarn? Der Nachbar hat das Erstanrecht auf die Leute um einen herum, natürlich. Aber jetzt sind damit wirklich Grundstücke gemeint, deren Grenzen schon gesetzt worden sind, bei denen man nicht scharik ist. Ja, das ist ja der entscheidende Punkt. Ja. Und deswegen, man kann ja sagen, es gehört zum Anstand dazu, dass man seinen Nachbarn erstmal fragt, bevor man es an einen Dritten verkauft. Ja, das macht Sinn. Aber jemanden dazu zu verpflichten in dieser Beweislage, das ist etwas zu dünn. Dann nächste Bedingung, viertens, es handelt sich um Dinge, die man auch trennen kann, Immobilien, die man auch trennen kann. Das heißt also, es macht Sinn, dass man eine Immobilie, ein Feld der Schufa unterwirft, aber ein kleines Badezimmer zum Beispiel ist zwar auch eine Immobilie, aber zu trennen, sodass man hier seinem Nachbarn das Vorkaufsrecht zuschreibt, das ist sicherlich problematisch. Okay, in diesem Zusammenhang müssen wir uns auch mal anschauen, was alles zu dieser Immobilie gehört. Denn wir haben ja zum Beispiel ein Grundstück und auf diesem Grundstück befinden sich Bäume, dann sagen wir, das Feld und auch die darauf gepflanzten Bäume oder was darauf errichtet worden ist, gehört sekundär ebenfalls dem Schafir, ja, oder Schafir, derjenige, der dieser Schufa Gebrauch macht. Der hat auch das Anrecht darauf. Ja. Was allerdings die Ernteerträge angeht und die Früchte angeht, gehören sie grundsätzlich dem Verkäufer, wenn die Pflanzen bereits bestäubt worden sind. Sollte allerdings derjenige, der vom Vorkaufsrecht Gebrauch macht, das beanspruchen und sagen, ich hätte gerne zusätzlich die Früchte, dann ist natürlich kein Problem. Nächste Bedingung ist, dass der Anspruch auf die Schufa sofort erfolgt. Das heißt, wenn ein Scharik erfährt, dass sein Scharik seinen Anteil verkauft hat, hat er das Recht auf Schufa und von dem muss er Gebrauch machen, indem er sofort das meldet oder, wenn das nicht möglich ist, sofort zwei Adel-Männer zu Zeugen macht, dass er eben von diesem Recht Gebrauch machen möchte. Und es ist heutzutage natürlich durch die Technik kann man ja sehr einfach jemanden benachrichtigen, jemanden anrufen, jemandem eine E-Mail schreiben, jemandem einen Brief schreiben und sofort hat man sofort von seinem Recht Gebrauch gemacht. Allerdings, also unter Beispiel, zwei Personen A und B teilen sich ein Grundstück, Person A verkauft es und Person B erfährt davon nach dem Asr-Gebet, aber beantragt die Schufa erst zum Maghrib-Gebet. Warum? Er hätte sofort sagen können, ich möchte Gebrauch machen von dieser Sache. Und so etwas gehört zu den Dingen, die man dann in einem Gesetz festlegen kann, dass man sagt, man hat eine Stunde Zeit, einen Tag Zeit, eine Woche Zeit, je nachdem, wie die Umstände es erfordern. Und was natürlich hier vermieden werden soll, ist, dass ein Scharik dem anderen schadet. Ja, stellt euch vor, Scharik A verkauft seinen Anteil an eine Person C und der Scharik B wartet jahrelang mit seinem Recht auf die Schufa, bis C schon gebaut hat und was weiß ich gemacht hat mit diesem Grundstück. Und dann nach 10 Jahren sagt er, ich möchte mein Recht haben auf Schufa. Das geht nicht. Das ist ein Nachteil. Und deswegen muss er baldmöglichst von diesem Recht Gebrauch machen. Und dass dieses Recht entfällt, ist fast gemäß Ijma'. Sollte allerdings es einen rechtmäßigen Grund geben, warum er sich nicht vorher hätte melden können, weil er zum Beispiel verreist war früher mal, also früher war er verreist und gab es keine Kommunikationsmittel so schnell, oder weil er krank war und nicht davon Gebrauch machen konnte, oder weil es eben noch ein Kind war und er auch nicht davon Gebrauch hat, dann in diesen Fällen entfällt sein Recht auf Schufa nicht. Und sollte er dann nach Jahren sein Recht auf Schufa fordern und die Immobilie hat ihren Eigentümer schon mehrmals gewechselt, dann hat er die Wahl, von welcher Person er hier sein Recht einfordert. Das heißt, von welchem Eigentümer dieser Immobilie, der schon einmal Eigentümer gewesen ist. Beispiel hierfür, A und B sind Scharik. B hat seinen Anteil an C für 500.000 Euro verkauft. Dann später verkauft C es wiederum an D für 1 Million. Ja. Nun erfährt dieser Scharik A, dass er das Recht hat, Schufa einzulegen. Die Frage ist, wo macht er das dann? Vom Anteil, wovon B an C geht, 500.000, oder wenn C an D geht für 1 Million. In diesem Fall darf A sich an C wenden und sein Recht für 500.000 zurückkaufen. Ja. Und danach kauft sich C sein Recht wieder von D für 1 Million zurück. Also machen sie praktisch das Ganze rückwärts. Entscheidend ist natürlich für den Schafir der erste Verkauf. Die Frage ist nur, an wen er sich wendet. Ja. Aber entscheidend ist der erste auch, denn zu diesem Zeitpunkt hatte er das Recht auf Schufa. Zu diesem Zeitpunkt. Und deswegen ist das der Preis, den er auch dann zahlen muss, wenn er seinen Anteil, wenn er den Anteil seines Scharik zurückkaufen möchte. Das Recht auf Schufa entfällt, sobald der Scharik etwas sagt, was darauf hinweist, dass er kein Schufa-Recht in Anspruch nehmen möchte, indem er zum Beispiel, ich möchte keine Schufa, oder er sagt zum Beispiel, verkauf mir deinen Teil, ja, weil dann erkennt er praktisch von, also wenn A und B, wenn er sagt, verkauf mir deinen Teil, zu den Person C sagt, dann erkennt er praktisch den Verkauf an, weil der Sinn und Zweck der Schufa ist, dass er das ablehnt. Wenn er sagt, lass uns eine Einigung finden, ja, Er hatte ein Recht darauf, braucht keine Einigung. Also, wenn er Recht hat, hat er Recht. Oder wenn er einer Adelperson nicht glaubt. Das heißt, eine Adelperson kam zu dem Scharik und sagte ihm, der Anteil deines anderen Scharik wurde verkauft. Und er sagt ihm, und er glaubt es ihm nicht. Weil in diesem Moment hätte er ja Anspruch erheben können auf Schufa. Hat er aber nicht gemacht, weil er ihm geglaubt hat. Aber zu Unrecht, weil es war eine Adelperson. Nächste Bedingung, Nummer 6, ist, dass die Schufa sich auf den gesamten Anteil des Scharik bezieht. Also wenn A und B beide ein Grundstück haben zu 50% und B verkauft seine 50% an C, dann kann A nicht auf die Hälfte der 50% Anspruch Schufa erheben, sondern nur auf das gesamte Objekt. Und in diesem Zusammenhang soll auch erwähnt werden, wir reden zwar immer davon, dass wir eine Person A und B haben, allerdings, wenn es drei Personen gibt, A, B und C verkauft seinen Anteil an D, dann haben A und B beide Anspruch auf den Teil, den C verkauft hat, an D. Und das ist auch die Ansicht der allermeisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala. Die Frage ist jetzt, wie groß sind ihre Ansprüche und wer hat Anspruch auf wie viel? Wie viel Anspruch hat A auf den Anteil von C und wie viel hat B auf den Anteil von C? C hat er seinen Anteil an D verkauft. Wenn sie ursprünglich ein Grundstück hatten im Wert von 300.000 Euro und jedem gehört ein Drittel, dann haben A und B jeweils zu 50% Anspruch auf, also sie haben 50% Anspruch auf 50% des Anteils, den C an D verkauft hat, jeweils. Das ist die Sache ja eindeutig. Aber wie ist der Fall, wenn die Anteile nicht gleich groß sind? Erheben wir Anspruch oder haben A und B Anspruch gemäß der Anzahl ihrer Köpfe, Anzahl an Personen praktisch, oder Anspruch gemäß ihrer Anteile, die sie hatten am Ganzen. Wenn wir sagen Anspruch haben sie entsprechend der Anzahl der Personen, dann wie heißt es, dann ist es egal, wie viel Prozent A gehört und wie viel Prozent B gehört, sondern jede Person hat gleich viel Anrecht, weil sie eben ein vollwertiger Mensch sind, sage ich mal. Aber richtiger ist natürlich, und das ist die richtige Ansicht, ist, dass es um den Anteil geht. Ja. Das heißt also, wenn A und B, wie heißt es, und C ein Grundstück gehört, aber A hat den größten Anteil, dann hat er auch entsprechend den größten Anteil an der Schufa. Das schauen wir uns mal in folgenden Beispielen an. A besitzt ein Viertel, B besitzt ein Viertel und C besitzt die Hälfte. Und jetzt verkauft A seinen Anteil. Also A verkauft ein Viertel. Wenn wir nach Personenzahl gehen, dann haben B und C beide einen Anspruch auf ein Achtel des Grundstücks. Die Hälfte, jeder die Hälfte von diesem Viertel, das verkauft worden ist. Wenn wir allerdings schauen nach den Anteilen, die jeder hat, dann hat C, wie heißt es, zwei Drittel des Viertels. Dann kann C also auf zwei Drittel des Viertels Anspruch erheben und B nur auf ein Drittel. Das Verhältnis eben 1 zu 2 sozusagen oder 2 zu 1. Ja. Der eine hat zwei Drittel, der andere hat nur ein Drittel von dem Anteil, den A an eine Person D verkauft hat. Und so haben wir die Konstellation A, B und C. A hat seinen Anteil an D verkauft. Jetzt haben B und C praktisch Anspruch, Vorkaufsrecht. Ja. Dann sagen wir, und ja, und jetzt passiert Folgendes. B oder C, sagen wir mal B, verzichtet auf seinen Anteil auf Schufa. B sagt, mir ist egal. Also, mir gehörte ein Teil davon, oder ich hätte einen Anspruch auf einen Teil davon, aber mir ist es egal, dass es an D verkauft wird. Jetzt hat C die Wahl zwischen zwei Sachen. Entweder er sagt, ich nehme den Anteil von A und B, oder er sagt, ich verzichte. Ja. Das heißt, entweder nimmt er den Anteil, übernimmt den Anteil des anderen komplett, oder er verzichtet komplett. Er hat gemäß Ijma' nicht das Recht, von seiner Shufa in diesem Fall nur Gebrauch zu machen, gemäß dem Anteil, der er ihm gehört. Und deswegen in dem vorangegangenen Beispiel, wenn C verzichtet, darf B nicht sagen, ich nehme ein Drittel des Anteils von C, ja, oder sowas. Ja. Er muss es entweder ganz nehmen oder ganz darauf verzichten. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa taslima kathira.